WDR 5. Erlebte Geschichten. Als wir dann zurückgekommen sind nach Köln, dann war es dann so, dass ich dieses Stück hatte, Realities, was erstmal nur auf dem Papier stand und was ich realisieren wollte. Wenn es dann schon Realities hieß, wollte ich es realisieren. Zum Beispiel eine Sache war Zeit, ne? Lange Zeit, kurze Zeit, da mal den Unterschied zu machen. Ne? Einfach nur als Programmpunkt für eine Aufführung, mach mal eine lange Zeit klar und mach mal eine Kurzweile und eine Langeweile klar. Langeweile, Kurzweile. Oder mach mal eine Temperatur klar. Geh raus, ist kalt, komm rein, ist warm. Und reagier darauf musikalisch. Oder mach mal Tempo klar, schnell, langsam, so dass die Leute das kapieren. Das war das Programm, das war die Komposition. Und dann habe ich mir gedacht, ach, Herr Jemine, wenn es ja nicht anders geht, dann wäre ich Straßenmusiker, ne? Gehe ich auf die Straße, ich habe auch eine Botschaft, das war erstmal keine politische, sondern das war eigentlich eine kulturelle Botschaft mit dieser Art von Musik, was Realities war, wo ich gesagt habe, das wäre doch interessant, wenn man jetzt mal kalt, warm und alleine und zusammen und sowas alles auf die Straße bringt und dann auch mal weggeht von der Tonalität und macht nur noch Geräusche. Und so bin ich dann in die Straße gegangen, habe natürlich voll Schiffbruch erlitten. Klar, die Leute haben gedacht, wir sind bekloppt. Wir sind dann auf die Domplatte gegangen mit der ganzen Kommune und haben Realities-Probe gemacht. Ja, eine Konzertaufführung, ne, mit diesem Zeug, ne, wo wir uns gegenseitig oder wie wir uns immer gegenseitig und sowas alles gemacht haben, ne, also Living Theater gemacht haben, und die Leute standen rum und haben gesagt, das gibt's doch, aber sind die bekloppt oder was, sind die aus dieser Klapsmühle abgehauen und oder sowas, ne? So, und damit mussten wir uns dann auch auseinandersetzen, das haben wir dann auch getan und haben dann irgendwie die Stücke besser geformt, dass da irgendwie ein Gewahrt von Inhalt drin war, der verständlich war. Und ich kam dann eben sehr schnell dahinter, dass dieser Anspruch, den ich hatte, an wenigstens an das Publikum, an unsere Zuhörer und Zuschauer, dass der auch ganz schön elitär war von unserer Seite aus, weil wir haben natürlich Zeugs gemacht, die Leute überhaupt nicht verstehen konnten. Irgendwie so nicht. Es war ja schließlich mein Trip. Und nicht den hier Trip. Und da kam ich dann drauf. Und dann kam eben in die Kommune einer rein, ein sehr guter Freund von mir dann geworden ist, der Eck. Und der hat die Sache absolut politisch gesehen. Der ist ein super Blues-Spieler und Sänger besonders. Und der kannte den ganzen Blues und er kannte das. Und dann sind wir auf Blues. Dann habe ich mir gesagt, gut, pass auf, jetzt machst du es ganz frei. Da musst du aber dahin gehen, wo die Leute sind. Denn der Unterschied ist ja der, wenn du ein Konzert machst, dann musst du die Leute einladen. Die müssen dahin kommen, wo du dein Konzert machst. Wenn du aber Straßenmusiker bist, dann gehst du dahin, wo die Leute sind. Das ist ein riesenhafter Unterschied. Allein schon von der Vorbereitungssituation für so ein Event, für so ein Konzert oder was immer, für eine Veranstaltung. Ne? Wenn du ein Konzert machst, musst du vorbereiten oder jemanden haben, der die Werbung macht dafür, damit überhaupt jemand hingeht. Und musst einen Namen haben und musst dies und musst jenes haben und Daten, Programm und so weiter. Wenn du aber auf die Straße gehst, brauchst du ja nichts. Da brauchst du keinen Namen, da brauchst du keine Vorbereitung, da gehst du hin, fängst an, dein Zeug zu machen und guckst, was passiert. Das ist natürlich eine faszinierende Geschichte, wenn es denn funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, es ist eine unglaublich frustrierende Geschichte, aber es war wirklich fantastisch, ne? Und das war, was mich immer und immer noch fasziniert an der Straßenmusik. Ich war Kommunade. Ich habe das persönlich, ich habe das privat und öffentlich so gesehen. Wir wollten eine richtige Performance-Gruppe werden, ne? Truppe. Ne? Und dann sind wir voll auf die Geschichte mit der Improvisation gegangen. Ne? Ich habe da nur Instrumente hingelegt und einen Keller. Und dann sind die Leute reingekommen und haben sich irgendwas genommen und haben da angefangen, Musik damit zu machen. Und zwar zusammen. Und ich bin nachher mit dem Mikrofon rumgegangen und mit so einem kleinen Verstärker. Und dann habe ich einfach mal hier was verstärken lassen. Und da, ich habe dann einfach, mein Instrument war die Verstärkung von Einzelnen. Da habe ich auch nicht mehr viel Geige gespielt. Und dann habe ich erst wieder Geige gespielt, als die Kommune fast zu Ende war. Aber ich bin schon vorher mit dem Trio, mit dem Richard und mit dem Mac, bin ich schon auf der Straße gewesen und habe dann Blues gespielt, eigene Lieder. Ich habe aber noch gar keine eigenen Lieder gemacht, sondern hat Eck gemacht. Und Richard, die waren die Sänger und ich war nur der Geiger. Ich habe dann immer Geige dazu gespielt. Und dann habe ich natürlich Blues gelernt hauptsächlich Folk und Blues. Ne? Das ging kaputt, die Kommune ging kaputt, das ging alles kaputt. Wir drei sind auseinander und dann war ich alleine. dann war ich alleine und dann habe ich mich einfach alleine hingestellt. Und dann brauchte ich jemanden für zu singen. Und dann brauchte ich Texte. Ich kannte aber keine Texte und ich hatte auch keinen zu singen. Dann habe ich angefangen, selber zu singen und habe selber die Texte gemacht. Und da ich ankommen wollte, und das habe ich kapiert, ich musste, weil da musste ich auch Geld verdienen damit. Und dann habe ich angefangen, mir über Kinderliedermelodien, also ganz einfache Harmonien mit ganz einfachen Melodien und ganz einfache Sachen, habe ich die Leute sozusagen versucht, dafür zu interessieren. Zum Beispiel Zahldach, Zahldach, Zahldach, ne? Zahldach, Zahldach, Zahldach. Endlich weiß man klipp und klar, wofür man lebt, hip, hip, hurra. Zahldach, Zahldach, Zahldach. Und ich habe das aber anders gesungen. Ich habe gesungen Zahldach, Zahldach, Zahldach. Ne? Endlich weiß man klipp und klar, wofür man lebt, hip, hip, hurra. Und dann habe ich tschokka, tschokka, tschokka, tschokka. Aber eigentlich war es im Grunde genommen Kindermelodie. Ne? Und die habe ich dann so aufgehauen, ne? Sehr laut, da, weil ich durch. Und da sind alle Leute zusammengekommen und haben auch erst gesagt, was der bekloppte Typ. Und dann haben sie natürlich erst gesagt, der Brollhain, ne? Die hieß ich ja auch, das war mein Spitzname, Brollhain von der Schildreas. Und dann hatte ich dann auch die großen Probleme mit dem Ordnungsamt und so weiter. Und dann wurden die Texte immer härter. Normal, denn mit jedem Einfahren da in Polizeigewahrsam wurden die Texte natürlich ein Stück härter. Und so bin ich dann so irgendwie über mein eigenes, mein eigenes Schicksal immer mehr und mehr in diese politische Geschichte reingekommen. Ne? Also wenn gut Wetter war oder wenn, sagen wir mal, kein Regen war und auch kein zu kalt war, dann bin ich hin, habe mich hingestellt und habe erstmal angefangen, auf der Geige rumzumachen. Ne? Und habe eigentlich hauptsächlich Akkorde gespielt. Und diese Akkordtechnik, das war auch was Neues sozusagen, denn irgendwie musst du immer was Neues da bringen. Ich musste halt immer irgendwie im Leben, damit das Volk sich dafür interessiert. Und das war mein Bogen, das ist ein Rundbogen. Der muss sich sozusagen, da müssen sich die Haare des Bogens müssen sich über den ganzen Steg, also sowohl die Tiefen als auch die hohe Seite und die mittlere zusammenlegen. Und da habe ich erstmal angefangen und habe geschrummelt und geschrummelt, ne, immer die Akkorde, ne. Das mache ich immer noch und da fanden die Leute das schon mal interessant, weil sowas hört man ja nun nicht. Und dann ein Geiger, ne? Und dann konnte ich auch noch gut Geige spielen, das hat man ja auch irgendwie so immer gehört und dachten, na nu. Und da sind sie so erstmal stehen geblieben und dann musste ich den Text musste ich finden, was ich singe. Da habe ich immer ganz einfache Sachen gemacht, so wie Zahltag oder Ich bin so satt und mag kein Blatt. Mäh, mäh, mäh. Wer hat, der hat und kriegt noch mehr. Mäh, mäh, mäh. Und dann kommt die Strophe. Ich heiße Josef Neckermann, bescheiß die Leute, wo ich nur kann. Ich heiße Flick und bin sehr alt, bescheiß die Leute, dass es knallt. Ich flick den Dollar schon zurecht, denn wenn der platzt, dann jedet mir schlecht. Und über allem imposant, da thront Maskottchen Willy Brandt. Er macht uns neu das Bette, in dem wir liegen, feist und fette. Das waren so meine Texte, ne? Das habe ich ganz schnell gekriegt, festgestellt. Ich musste weg von meiner elitären Einstellung, was Musik und überhaupt so anbetrifft, wenn ich jetzt das Zeug auch verkaufen will. Und habe keinen Sponsor wie den WDR oder die Universitäten für moderne Musik oder weiß ich nicht wen immer. Ne? Sondern ich muss das sozusagen wie so ein Straßenhändler irgendwie an den Mann und an die Frau bringen. Da muss ich mich mit denen insofern auseinandersetzen, dass ich nichts irgendwas mache, was die nicht mögen. Oder also zumindest mal, was sie nicht kapieren. Müssen sie ja nicht unbedingt direkt mögen, aber kapieren müssen sie es. Also muss ich die Musik so und so machen und die Worte formen. Und ich muss außerdem zeigen, dass ich handwerklich auch was tauge. Also muss ich reimen. Das war jetzt wiederum meine politische Einstellung zu der ganzen Situation, warum ich diese Leute mir vorgeknöpft habe und versucht habe, also irgendwie die fertig zu machen, zu analysieren. Und das waren auch meine Lieder. Ausschließlich, sind es übrigens immer noch. Das hat sich so gut wie nicht geändert. Jetzt ist es nicht mehr so personell gebunden. Damals war ich ganz knallhart auf Personen fixiert. Ich habe mir gesagt, wenn du jetzt überhaupt was dagegen setzen willst, ne, gegen diese wahnsinnige Macht, die diese Menschen haben, diese Einzelfiguren oder auch das System hat, aber auch die Einzelfiguren, da musst du die Einzelfiguren mit Namen nennen. Du musst gucken, was dann passiert. Und dann habe ich die Einzelfiguren mit Namen genannt. Ob das jetzt der Kaufhof war oder meinetwegen der Kämpchen war, oder der Deichmann war, was ja nur auch Konzerne sind, aber oder wenn der Manager rauskam oder wenn das der Bürgermeister von Köln war, ne, der Burger Oder der Rosser damals, Oberstadtdirektor, später mal bei der Stollwerkssituation damals. Oder jetzt der Schrammer. Also das ist, ich hole die mit Namen. Herrstadtblues, ganz deutlich. Das ist der Herrstadtblues, das ist der Herrstadtblues. Man öffnet den Tresor und was kommt da hervor? Der pleite Geier mit dem ganzen Nest voll Eier und dem Kopf voller Mus und den Schnabel voller Schmus. Da singt er seinen Herrstadtblues, den Ivan Herrstadtblues. Ich bin der pleite Geier von Lehmann Müller Meier. Die haben mich vollgestopft für ihre spätere Sicherheit. Doch mein Boss und sein Tross saßen auf einem hohen Ross. Und das Ross, das fraß euer schönes Muster, hat der Gerling sich vergaloppiert. Doch dann der demnächst, der hat sich saniert. Da hat der Gerling sich vergaloppiert. Doch das macht demnächst, denn ihr seid's, die verliert. Das ist der Herrstadtblues, das ist der Herrstadtblues. Und so geht dann immer weiter. Und da haben sie natürlich geguckt, ne, und haben gesagt, ja, stimmt. Ne, und so ging das los. Und da hat die Obrigkeit gesagt, ja scheiße, den Typ müssen wir klar machen, den müssen wir weg. Und so ging der Kampf da los. Aber in dem Moment, wo ich nicht mehr so, sagen wir mal, so ein Bekloppter war, sondern irgendwo die Leute sich um mich gesammelt hatten und immer mehr und immer mehr. Und es war ja zum Teil dann wirklich so, dass die Straße dicht war, dass keiner mehr durchkam. Denn ich bin ja dann irgendwann mal, hatten wir ja Gruppe, da bin ich ja gar nicht mehr alleine gewesen, sondern da waren nachher bis zu, weiß ich nicht, 10 Musiker da. Und die haben ja losgezwitschert da und also rumgemacht da mit den Instrumenten und so und getanzt und so. Das war richtig doll. Und dann sind die Leute natürlich sowas von stehen. Und wenn es dann richtig gut war, da haben die Leute auch mitgemacht und so ein bisschen. Und dann war dicht, da kam keiner mehr durch so irgendwie. Ne? Und stell dir mal vor, jetzt zum Beispiel so, Dezember war unsere beste Zeit, ne? Schildergasse, Haupteinkaufszeit, ne? Morgen, Straße dicht, keiner kommt mehr durch, ne? Die haben dann gestoppt und wussten, mussten fast umkehren, mussten sich da durchdrängen oder sie mussten stehen bleiben und zuhören. Na gut, und das haben sich die Geschäftsleute nicht gefallen. Das haben die sich nicht, haben sich nicht gefallen lassen und haben das Ordnungsamt eingeholt. Und das Ordnungsamt kam und hat gesagt, aufhören. Und wir haben gesagt, nö. Und dann haben wir gesagt, wem gehört die Straße? Wer ist hier wichtig? Kunde König? Die Leute oder was? Wo leben wir eigentlich? Jetzt fragt doch mal die Leute, ob wir aufhören sollen oder nicht. Und haben die Leute natürlich gesagt, nee, nicht aufhören. Dann haben wir weitergespielt. Dann sind sie gekommen mit Polizei und haben uns festgenommen. Und haben uns. Dann gab es diese Showdowns, die gingen 10 Jahre lang. Dann kam die Polizei und hat uns immer kassiert. Und wenn ich alleine war, dann haben sie mich in den Knast getan. Meistens haben sie mich alleine in den Knast getan. Und dann haben sie laufen lassen, wenn die anderen dabei waren. Aber ich bin meistens eingefahren im Weidmarkt damals. Gewerbeschein hat gefehlt, aber ich habe gesagt, ich brauche keinen Gewerbeschein, ich bin Künstler. Und da gab es auch die ersten Prozesse. Man hat gesagt, das ist keine Kunst, das ist Krach und das ist Bettelei. Und ich habe gesagt, es ist keine Bettelei, es ist Kunst. Und da haben wir Prozesse gehabt, habe ich aber verloren. Das nächste war ist Volksverhetzung. Also ich hatte wahnsinnig viele Prozesse. Erstmal viele Abräumungsaktionen polizeilicher Art, wo ich dann auch wirklich eingefahren bin, also aber nur für ein paar Stunden halt, ne? Meistens so abends bin ich wieder rausgekommen. Oder eben Geldstrafen am Anfang für Spielen ohne Gewerbeschein. Dann Verkauf von Tonträgern, ne? Wir haben Kassetten verkauft auch. Was noch? Ja, und dann natürlich Widerstand gegen die Staatsgewalt. Weil ich habe mir das nie gefallen lassen. Das war jetzt sozusagen mein Markenzeichen, dass Klaus der Geiger sich sowas nicht gefallen lässt. Da sind die Leute allein schon deswegen zusammengelaufen, weil mal wieder Klaus der Geiger und Polizei da irgendwie und Ordnungsamt da Techtelmechtel hatten. Und da hatten wir dann schon unseren Auflauf. Und dass die dahinter gekommen sind, dass das gar nicht so gut ist für die. Dass sie eigentlich dann nachher im Grunde genommen immer dabei verloren haben, weil das Volk war mehr und mehr und mehr auf meiner Seite. Und nicht auf den ihrer Seite. Das war auch eine Botschaft. Die habe ich auch in Lieder darüber gemacht. Ich habe immer Lieder gemacht. Ganz aktuell. Bin eingefahren, habe ein Lied gemacht über die Blutflecken in der Zelle. Zum Beispiel. Oder habe ein Lied gemacht über das Ordnungsamt. Ne? Kriminaltango, Schillergasse. Wir sind zwei Herren, sehr unauffällig. Von Ordnungsamte, von der Stadt Köln. Das ist dieser alte Tango. Wir sollen wachen über die Sachen, die auf der Schildergasse sind nicht genehm. Ah, zum Beispiel. Vor allen Dingen muss es gelingen, dass unsere Bosse von Kaufhof und Co. die Leute melken, die Leute verarschen um ranzukommen an die Moneten. Wenn da so Fiedler sind garstige Liedler, so dass die Leute zusammenstehen, dann steht es schlechte um die Geschäfte, weil dann die Leute nicht einkaufen gehen. Na, und also Zeug, ne? Die Leute waren nicht auf meiner Seite. Das ging 50-50. Das war immer eine Spaltung. Aber eine von mir erzeugte Spaltung, die normalerweise wohl da ist, aber nie so klar zum Ausdruck kommt. Wenn man zum Beispiel auf die Schildergasse gehst, siehst du so eine Spaltung nicht. Du kannst sie aber herstellen. Du kannst sie, was heißt herstellen? Die ist da. Du kannst sie sichtbar machen. Ich habe sie sichtbar gemacht. Verstehst du? Das war meine Funktion. Die sind ja eigentlich ganz schön blöd gewesen, weil sie haben das nie ernst genommen, ne? Die Straßenmusik. Die haben das einfach nicht ernst genommen. Die haben gedacht, den wischen wir weg wie jeden Bettler. Ne? Der wird da einfach zack, ab, da kommt er nicht mehr. Wir machen dem klar, das kostet richtig Moos, wenn du das machen willst, strafemäßig und so weiter. Oder du kannst auch einfahren in die Kiste, wenn es denn meinst, du musst unbedingt weitermachen und so. Haben sie alles probiert, haben sie auch alles gemacht. Nur, ich habe halt immer weitergemacht. Und habe mich halt nicht einschüchtern lassen. Und da waren sie erstmal baff. Und da waren auch die Medien baff drüber. Ne? Da kamen die Medien plötzlich an und haben gesagt, Klaus, der Geiger, was ist doch, der ist ja schon wieder. Ja, gibt's denn sowas? Das ist doch nicht zu fassen. Express zum Beispiel war ein ganz wichtiger Fall. WDR auch. Und ich bin ja nicht blöd. Ich habe natürlich alles genutzt und benutzt, was nur möglich war, damit ich mein Ding, was ich jetzt nur so im Kopf habe, und ich bin ziemlich ein Starrkopf, also ein Dickkopf, dass ich das auch durchkriege. Und als ich dann so in Erscheinung getreten bin, dass das Volk auch zusammengelaufen war, dann war ich der Brüllheini. Also schon eine Ulki-Figur. Ne? Nicht ernst zu nehmen. In keinem Fall ernst zu nehmen. Ne? Ernst genommen wurde ich erst, als so ein bisschen sich mit den Texten auseinandergesetzt wurde, die ich dann immer zu geschrieben habe. Und das ging nicht immer in die Zeitung, das ging eigentlich hauptsächlich über den WDR. Bestimmte Redakteure da. Ne, die dann doch gedacht haben, oh, das ist ja eigentlich toll, ne? Und das ist ja wirklich toll. Und da gibt es im WDR, gab es ja damals auch wirklich, das hieß ja nicht ohne Grund Rotfunk, darf man jetzt nicht vergessen. Damals war WDR, weißt du, da war die Aktuelle Stunde eine ganz andere Nummer wie heutzutage, ne? Jo, ich kam dann auch mal bei der Aktuellen Stunde oder im Wirtschaftsmagazin zum Beispiel, wenn die mal ein Lied brauchten von mir, die haben was gehört auf der Straße, ne, dann haben die mich geholt. Und bei der Zeitung war es dann so, die haben mich auch geholt und das ging wiederum über die Fotografen. Weil die Fotografen, das waren Freie meistens, die werden nach Bildern bezahlt. Die müssen immer was Interessantes, Tag für Tag sind die irgendwie unterwegs und müssen gucken, wie Jäger, wo sie was Interessantes sehen und kriegen, was sie da loswerden können, verkloppen können. In der Breite Straße damals, ne? Das war ein Nevenement. Und da hatte ich natürlich schon meine Spezies sitzen, die dann auch mit mir, die da auch gut fanden, weißt du, es waren eigentlich so mehr so Prolop-Fotografen damals. Und deswegen bin ich immer mehr im Express gewesen wie im Stadtanzeiger. Weil der Express, der hat die Prolo-Schiene drauf. Eher wie der Stadtanzeiger, der Prolo-Schiene verachtet. Ne? Und ich bin ja sowieso auf Prolo-Schiene gefahren. Also auf der Volk halt, ne, wie man so schön sagt. Und nicht die hochgebildeten Klassen und so weiter. Und auch nicht die arroganten Menschen. Ne? Sondern höchstens die, wie soll ich sagen, die Leute, die schon, sagen wir mal schon, die rotzig sind miteinander und kotzig sind miteinander und so. Aber keine Arroganz und auch keine Hochmütigkeit so drauf haben, wie Leute, die eben gesellschaftlich höher stehen. Ne? Das war jetzt der Unterschied und das war auch bei den Medien der Unterschied. Und auch das war auch im WDR, wenn ich denn mal im WDR gekommen bin, der Unterschied, die mich da engagiert haben für Lieder und mich auch bezahlt haben dafür übrigens. Ich habe da schon mein Geld verdient, so hin und wieder mal. Wenn ich richtig Geld verdient habe, dann natürlich beim WDR. Und die Fotografen, die haben mich dann immer irgendwie in den Express gebracht mit unmöglichen Beitexten, ne? Klaus der Geiger wieder verhaftet. Klaus der Geiger schlägt Polizisten mit Geige krankenhausreif. So, das stand unter den Bildern drunter. Ne? Immer so Zeug. Bildzeitung, immer so Scheiße. Ne? Und da hatten natürlich gedacht, ja, jetzt machen wir ihn fertig. Ne? Nur, ich war nicht fertig zu machen. Es ging nicht. Ich habe immer weitergemacht. Und das hat alle beeindruckt. Alle. Und dann hatte ich plötzlich immer mehr und mehr Freunde. Und ich hatte mehr Freunde wie Feinde. Und das hat in erster Linie, ich glaube, die Polizei gemerkt, weil die mussten mich ja einmal abräumen. Ordnungsamt hat ja nichts zu tun gehabt. Das mussten zwar melden, dem Bullen musste das melden, hey, kommt mal her, Weidbach, kommt mal her, wir müssen den Geiger wieder mal klar machen. Da sind die angerückt gekommen und haben mich klar gemacht. Habe aber immer mehr und immer mehr Probleme mit der Bevölkerung gekriegt. Und irgendwann mal haben sie gesagt, nee, das machen wir nicht mehr. Dann haben sie einen riesenhaften Einsatz noch gemacht mit 50 Bullen. Und dann haben sie Pech gehabt, weil da war einer vom NDR dabei, mit Mikro. Ne? Der war gerade durch ganz Europa im Gange und wollte eine Sendung über Straßenmusik machen. Für den NDR. Und dann kam der nach Köln und dann habe ich gesagt, ja, komm mit. Und dann bin ich mit dem auf die Straße und wir waren mit 5 Mann. Und dann kamen die Bullen. Und dann kam Ordnungsamt mit Polizei, gleich massenhaft, auf 50 Leute. Und wollten Showdown machen. Und das hat er alles aufgenommen. Wahnsinnsding. Hat er alles aufgenommen. Und das Ding konnte der im NDR loswerden, im WDR loswerden, im Südwestfunk loswerden. Der hat das Ding, ich weiß nicht, an wie viele Sendungen, an wie viele Dinger verkloppt und verkauft. Und das wurde auch immer zu gesendet. Und dann kam der Express an und dann kam der Stadtanzeiger an und dann waren die fertig. Und seitdem ist Ruhe. Das war so ungefähr 1984, 85. Und danach war Ruhe. Dann haben die kapiert, dass es gar keinen Sinn hat, dass es ganz kontraproduktiv für die ihre Interessen ist, mich da so auf die Art und Weise wegzukriegen. Dann lassen mich einfach machen. Und dann wurde es ganz schwer für mich, weil dann war keine Bambule mehr im Gange und ich brauchte nicht mehr mich zu verteidigen. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich konnte jeden Tag hingehen, wenn ich wollte, konnte singen. Keiner hat sich mehr gegen mich gewehrt. Die Geschäftsleute haben erstmal noch ein paar Schlägertrupps geschickt. Das haben sie zwar noch probiert, aber das konnten sie auch nicht landen mit, weil da, die können mich nicht auf der Straße, das kann man hier in diesem Land nicht so einfach bringen, weil ich wusste auch immer, woher sie kamen. Das konnte man auch sehen. Und die Bevölkerung hat mich auch geschützt, immer wieder. Das haben sie dann gemacht, nur die haben dann Interesse verloren. Dann wurde es nochmal ganz, ganz schwer für mich als Straßenmusiker. Dann bin ich geduldet gewesen und wurde nicht mehr angefeindet von der Obrigkeit, sondern nur höchstens von der Bevölkerung selber. Und dann mussten die sich untereinander auseinandersetzen, ob das nun gut oder schlecht ist oder sinnvoll oder sinnlos oder gut ist, was ich da von mir gebe. Und das war eine ganz neue Situation für mich als Straßenmusiker, ne? Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.